1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist bei uns wieder alles gut. Mein Redakteur Marc Strucken ist wieder gesund. Der weiße Hirsch ist wieder da und wie sich das zur Adventszeit gehört, auch der kleine süße Schneemann, der ja das ganze Jahr über hier im Schrank wohnt und jetzt darf er immer 2 oder 3 Wochen dann hier im Fernsehen stehen und in die Kamera gucken. Ja, freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Manfred. Manfred ist 62. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen, Jürgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich eine junge Frau heiraten möchte. Mhm. Und zwar... Du hast gesagt, ich bin 62 und ich heirate eine 27-jährige Marokkanerin. Holla. Warum eine Marokkanerin? Hat das einen besonderen Hintergrund? Der Hintergrund ist eigentlich, es ist kein besonderer Hintergrund. Es ist einfach so, ich war zweimal verheiratet und habe zweimal Schiffbruch erlitten. Das sind ja immer zwei Leute, die schuld sind. Mhm. Und dann sagte meine Tochter zu mir, Mensch Papa, wenn du so den Drang hast, jetzt mal wieder zu heiraten, ich will nicht mehr alleine sein, dann schau doch mal, eine Muslimin vielleicht. Doch. Ja, weil das sind liebe Frauen. Natürlich, aber so einfach zu haben ja nur auch nicht. Nein, aber es gibt ja das Internet. Ja. Und dann habe ich mich im Internet umgesehen und bin da auf eine Seite gestoßen, will jetzt keine Werbung machen, aber die vermittelt oder forciert junge Frauen aus den arabischen Ländern. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt und bin dann nach langer Suche auf meine Maschda gestoßen, so heißt sie ja. Ist diese Seite eine ordentliche Seite, eine legale Seite? Oder das ist eine legale Seite, ja. Oder hat es ein bisschen was mit Menschenhandel zu tun? Nein. Oder also Jungs? Kein Menschenhandel, das ist eine ganz legitime Seite. Die ist, sie heißt muslima.com oder DE oder... Hm. oder aber was steckt dahinter, wenn Frauen in muslimischen Ländern sich dort anmelden, die wollen dann in westliche Länder, oder was steckt dahinter? Das kann vielleicht sein, ja. Was wollen die? Wir wollen jetzt nicht über muslimische Gepflogenheiten reden, sondern diese Frauen möchten natürlich irgendwo dahin, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Freiheit haben, ja. Ach so. Ne, und, also die benutzen das schon, auch gerade die Heiratern, um aus ihrem Land rauszukommen und die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, meinst du? Es könnte ein Hintergrund sein, ja. Jetzt erzähl doch mal deine Geschichte, weil das hast du deine Freundin da übers Netz kennengelernt. Ja. Die lebte zu der Zeit in Marokko. Sie lebt immer noch in Marokko. Wie habt ihr euch denn dann das erste Mal getroffen? Wir haben uns getroffen, also praktisch bei dieser Muslima-Geschichte und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und dann habe ich gesagt, hast du Skype? Und Skype ist ja eine Geschichte, die hat fast jeder, der Internet hat. Ja. Also, Moment mal, getroffen heißt, du bist hingeflogen und ihr habt euch Nein, ich kann nicht hinfliegen, Jürgen, sondern ich das ist noch ein Nachteil von mir. Ach, du kennst sie noch gar nicht persönlich, die Frau? Persönlich? Also von der Seite, dass ich sagen kann, ich habe sie mal umarmt? Nee. Noch nicht. Du hast ihr noch nie vis-à-vis gegenübergestanden und hast sie auch noch nie mal angefasst oder umarmt? Nein. Nur über Skype? Nur über Skype. Wie, und da heiratest du gleich jemanden? Ja, bist du wahnsinnig? Klar, ja. Vielleicht ist der Wahnsinn ein Geschick der Zukunft. Ja. Es kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber ich habe gesagt, ich gehe darauf ein, weil ich habe sie... Wie sprecht ihr denn miteinander? In Deutsch. Sie kann Deutsch? Sie kann Deutsch, ich spreche verschiedene Sprachen, also mehrere Sprachen, und unter anderem Deutsch, ja. Was macht sie in Marokko? Sie macht in Marokko im Moment, sie studiert und sie studiert Germanistik. Und weiß ihre Familie, was sie davor hat? Ja. Die weiß das? Vater, Mutter weiß es, aber die Brüder nicht. Weil vor den Brüdern hat sie Respekt und die Brüder... Was sagt sie denn? Ist mir schon klar, dass die Brüder da ein bisschen krasser drauf sind. Ja, klar. Was sagt sie denn? Warum will sie weg und warum lässt sie sich auf so etwas ein? Sie sagt ganz einfach, sie ist 27, war einmal zwangsverheiratet, ja. Und sie sagt, ich möchte einfach ein bisschen freier leben, ja. Nun musst du dir im Klaren sein, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Nee, klar. Aber es kann natürlich sein, dass die natürlich auch lieber einen jungen Kerl genommen hätte und dich aber jetzt nimmt, weil sie so auf diese Art und Weise aus Marokko rauskommt. Wäre eine Möglichkeit, die da besteht. Aber muss man bedenken. Ich bin ja auch euphorisch und sage ganz einfach, vielleicht haben wir uns ja etwas mehr kennengelernt, auch wenn es nur über Skype war, indem wir unsere Interessen dargelegt haben, indem wir geschäkert haben, indem wir einfach gesagt haben, wir mögen uns. Na klar, gar nichts gegen einzuwenden. Aber für eine Heirat ist mir, du bist ein erwachsener Mann von 62. Ja. Du müsstest doch wissen, dass um einen Menschen zu heiraten, es mehr haben muss als ein halbes Jahr geskypt. Wie lange habt ihr geskypt? Ja, fast ein Jahr. Ja gut, egal. Warum kannst du nicht dorthin fahren? Weil ich habe es eben schon, glaube ich, angedeutet, ich bin Sauerstoffpatient und mich nimmt keine Fluggesellschaft mit, mit Flüssigsauerstoff, weil ich benötige 24 Stunden Sauerstoff durch eine Lungenkrankheit. Ach du lieber Himmel. Dann geht's natürlich. Da ist mir schon, weiß deine zukünftige Frau, dass du krank bist? Ja, ich habe mich da total offenbart. Sie weiß, dass ich zweimal verheiratet war. Mhm. Ich weiß, dass sie einmal zwangsverheiratet war. Wir wissen voneinander so einiges und wir haben jetzt am Donnerstag eine Anhörung. Das heißt, ich hier beim Ausländeramt in Deutschland und Sie bei der Botschaft in Marokko um die gleiche Uhrzeit. Bedeutet, man will wahrscheinlich wissen, ob es jetzt hier um eine Heirat geht, die nur dem wirtschaftlichen Zweck dient. Genau. Ja. Für wann ist denn diese Heirat geplant? Nicht nur geplant, sondern sie steht fest. Okay. Für den 13.12. Für den 13., das ist ja nächste Woche schon. Das ist nächste Woche Donnerstag, ja. Und wo soll die stattfinden? Ja, hier, wo ich wohne, ja. Das heißt, dann kommt sie hierher geflogen. Ich hoffe, wenn alles am Donnerstag klar geht. Ja. Manfred, ich weiß es nicht. Ich meine, ich will dir da jetzt nicht, du hast das jetzt schon so weit geplant, ich will dir da nicht reinquatschen. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Warum? Ja, weil ich nichts gegen das Mädel, aber dann habt ihr geheiratet und dann lässt die dich ja hängen. Die lässt mich hängen? Ja. Jürgen. Ich will es dir nicht jetzt malig machen. Da hätten wir früher darüber sprechen müssen. Aber ich habe... Ich habe schon mal mit dir gesprochen, damals, vor ungefähr 20 Jahren. Aber sagen wir mal so, es gibt keinen Weg im Leben, der nicht irgendwie mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Natürlich. Ja. Ich bin auch ein risikofreudiger Mensch, aber manchmal Risikofreudigkeit und Dummheit sind manchmal Liebesdummheit, sagen wir mal so, kennen wir ja alle, sind manchmal eng beieinander. Ja. Du bist ein schwer kranker Mann eigentlich, ne, kann man sagen. Wenn man das so sieht. Ja, aber ich bin ein Mann, der schwer krank ist und trotzdem noch an die Zukunft glaubt. Ja, das an die Zukunft, die ich sehe, auch mit einer jungen Frau. Ja. Jetzt indiskrete Frage muss gestellt werden bei dem Thema. Du bist ein schwer kranker Mann. Bist du sexuell noch so fähig wie ich glaube schon. Das schon. Ja. Die Krankheit. Ich glaube schon. Nur du weißt, wenn man unter Luftnoten leidet, ist man nicht mehr so aktiv wie ein 20-jähriger Bursche oder so, ja. Und das ist es gibt mit Sicherheit Wege, darüber haben wir uns auch unterhalten, dass man noch irgendwie Liebe empfangen kann. Weißt du, stell dir mal vor, so ganz simple Sachen, die man bei Menschen ja, wenn man jemanden kennenlernt, wahrnimmt. Stell dir mal vor, die hat Mundgeruch. Sowas ganz Banales, aber die riecht einfach nicht gut. Ja. Kann ja sein. Ich kann sie nicht riechen. oder so. Ja, irgendwie, genau, sowas. Das sind ja alles so, wie man einen Menschen abtastet, wenn man einen Menschen neu kennenlernt. Was machst du denn dann? Ja, was dann? Was dann? Was ist, wenn mir morgen ein Dachziegel auf den Kopf fällt? Ist doch, ja, ich weiß, aber weißt du, das sind alle banale, das sind so banale Beispiele. Ich gehe das Risiko ein, ja. Ich sag ganz einfach. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter dagegen halten, weil du das alles jetzt organisiert hast und du freust dich darauf. Und ich wünsche dir natürlich alles Glück der Welt, dass es gut geht und dass du eine tolle Zeit noch mit dieser Frau verleben kannst. Ja. Und wie ist denn nächste Woche dann diese Hochzeit geplant? Die ist einfach so geplant, dass der Standesamttermin schon feststeht. Ja. Diese Woche entscheidet sich das bei dem Ausländeramt und bei der Anhörung. Und dann wird im kleinen Kreis gefeiert, ja? Zwischendurch muss noch ein kleines Flugticket dahin. Natürlich. Ne? Das zahlst du natürlich. Und dann warte ich mit Sehnsucht am Flughafen. Ich frag's nochmal. Das zahlst du, ne? Das Ticket. Natürlich. Natürlich, ja. Natürlich, ja. Und du zahlst dann alles hinterher. Bislang habe ich alles bezahlt, ja. Ja. Aber um vielleicht den Hintergrund dieses ich bezahle alles nochmal zu erklären, sie hat mich nie um Geld gefragt. Mhm. Sie hat nie gesagt, schick mir noch mal was, weil der Bruder ist krank, die Mutter ist krank, ich muss dieses oder jenes machen. Nie um Geld gefragt. Ja. Manfred, Jung. Wir sagen ganz einfach, ganz großes Glück für dich. Das wünschen wir dir alle. Ich werde mich nochmal melden, ja. Das fände ich wirklich sehr interessant. Mach das doch bitte mal so nächstes Jahr, im Mitte des Jahres oder im Sommer, im Frühsommer nächsten Jahres. Mach ich gar nicht. Da kann man ja schon ein bisschen Erfahrungen, hat man ja Erfahrungen gesammelt und kann ein bisschen was erzählen. Genau. Also, toi, toi, toi, alles Gute und viel Glück, Manfred. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss, Jürgen. Danke. Ciao. 0800 220 50 50 Marlene 52. Guten Morgen, Marlene. Guten Morgen, Domian. Marlene. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Gestern Abend, 21 Uhr, lief Frank Plasberg, Hart aber fair. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ich habe sie nachts in der Wiederholung gesehen und war fassungslos. Genau, ich auch. Ja, ich war fassungslos. Ich habe gedacht, ich bin im Mittelalter zurückversetzt. Ja, und zwar durch diese beiden Vertreter, einmal der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Mann. Der ganz links von der katholischen, weiß ich was, und so eine Journalistin, die ich auch noch nicht kenne. Und die nette Dame, die hat Äußerungen von sich gegeben, also das war der Hammer. Unfassbar. Lucy war bestürzt, die hat bald mit dem Kopf am Tisch gehangen. Genau, also es war Lucy war fassungslos. Ralf Morgenstern und Lucy von Tic-Tac-To. Nee, von den No Angels. No Angels, Entschuldigung, ja, klar. Waren auf der Gegenseite und es gab dann ein heftiges Gegeneinander. Es ging um die Rechte von Homosexuellen, nämlich soll die Ehe gleichgestellt werden mit der Lebenspartnerschaft der Homosexuellen, mit allen steuerlichen Kram und mit. Ich würde es begrüßen. Du würdest es begrüßen. Ja, klar. Und du wärst auch dafür, dass Schwule Kinder adoptieren dürfen. Auf jeden Fall. Ich habe die Aussage, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, die hat dann gesagt zur Lucy, ja, die kommen mir hier rüber, als würden wir unsere Kinder im Keller stecken. Domian, wie oft hört man von normalen, Anführungszeichen, Eheleuten, wo die Kinder im Kinderzimmer verhungern, wo sie im Keller gesperrt sind. Na, was meinst du, was ich hier höre? Auch von heterosexuellen Eltern. Ja, natürlich, ja. Ich glaube, dass Schwule oder Lesben manchmal bessere Eltern sein können als wie normale Eheleute. Ja, weißt du, ich war so empört über die Sendung, nicht über die Sendung, sondern über diese Meinungen dieses katholischen Menschen da und dieser Journalistin. Ja. Das war wie vor 30 Jahren. Ja. Und man kam sich als Homosexueller, als Schwuler oder Bisexueller völlig bescheuert vor. Ich habe eine lesbische Tochter. Ich bin im Thema drin, also. Ich habe lesbische Freundinnen und ich habe da gar keine Problem mit. Ja. Aber ich kam mir vor den Kopf gestoßen und gedemütigt vor. Ja, kann ich gut verstehen. Dann noch die Äußerungen hier, warum braucht man auf einmal einen schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt? Ja, bitte, warum denn nicht? Warum denn nicht, genau. Das ist genau die richtige Frage, warum denn nicht? Ja. Ja. Ich finde es auch nach wie vor ein Unding. Der CDU-Parteitag hat sich heute dagegen ausgesprochen, dass schwule Paare steuerlich gleichgestellt werden. Ich finde das eine ungeheure Diskriminierung. Alle Rechte für alle. Alle haben gleiche Rechte und alle haben gleiche Pflichten. Erst dann sind wir am Ziel angekommen. Vorher, solange das nicht gewährleistet ist, ist es eine dauerhafte Diskriminierung. Ja klar, es ist diskriminierend für alle. Vielleicht haben die ein oder anderen Zuhörer oder Zuschauer hier von unserer Sendung die Sendung gestern auch gesehen und wollen sich dazu äußern. Also ruft gerne zu dem Thema an, wie ihr das gestern empfunden habt oder wie ihr es seht. Dürfen Schwule, sollen Schwule Kinder adoptieren, sollen Schwule auch steuerlich gleichgestellt werden? Also Schwule. Ja klar, man kann doch nicht nur zahlen. Nein, natürlich nicht. Ich finde, es sollte ja auch Ehe heißen, wenn zwei Männer heiraten. Ja, es sollte offiziell auch Ehe heißen. Wo ist das Problem? Ja. Also du hast dich sehr geärgert. Ich habe mich sehr geärgert. Deine Tochter ist lesbisch. Darf ich fragen, wie alt deine Tochter ist? 25. 25. Wann hat sie es dir gesagt? Wie alt war sie da? Spät. Sie hat sich nicht getraut, es mir zu sagen, obwohl ich es gewusst oder geahnt habe. Und ich bin da immer ganz offen mit umgegangen. Ich habe gesagt, hör mal, tut mir einen Gefallen. Sag doch die Wahrheit, dann kann ich damit umgehen. Dann hat sie mir halt dann alles gesagt und ging alles seinen guten Weg. Wie hast du spontan reagiert? Sei ehrlich, warst du einen kleinen Moment doch enttäuscht? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Sehr gut. Ist ja öfters so, dass Eltern enttäuscht sind, von wegen auch immer so dieses Argument der Enkel. Seit 5 Jahren begleite ich junge Lesben beim Outing. Ah, aber bedingt durch deine Tochter, das hast du vorher nicht gemacht. Das habe ich vorher nicht getan, nein. Ja. Also bist du richtig engagiert sogar. Richtig, genau. Ist deine Tochter dein einziges Kind? Nein, ich habe noch eine zweite. Und die ist heterosexuell? Richtig. Ja. Wenn du jetzt kein anderes Kind hättest und die Hoffnung somit haben kannst, irgendwann Oma zu werden, wäre das für dich schlimm? Das Thema hatte ich auch verarbeitet, als ich da arbeitskoll. Ja, da kannst du ja gar nicht Oma werden. Ich gucke dir an und ich sage, du rennst zu deinem Sohn, der heiratet, rennst du dahin und sagst, du möchtest jetzt Oma werden. Ich sage, obwohl beide Karriere machen wollen. Ja, ja. Ich sage, so geht das nicht. Ja. Ich sage, jedem ist doch selbst überlassen, was er tut. Und ich sage, solange mein Kind mit einer Frau glücklich ist, soll es bitte schön sein. Ja. Ich habe lieber eine glückliche Tochter mit einer Frau als eine unglückliche Tochter mit einem Mann, der nur zum Schein darf. Super Satz. Aber gestern war ja noch eine Mutter in der Sendung bei Frank Plasbeck, die das genauso gesagt hat. Genau, es bleibt doch mein Kind, egal was für eine Sexualität sie hat. Aber um es nochmal zu sagen, ich war auch erschüttert über die Meinung des Katholiken, der da gesprochen hat und der Journalistin. Und der Katholik, also ich weiß gar nicht genau, was der gemacht hat. Der braucht ja nur auf die normale Vater, Mutter, Kind braucht Vater, Mutter. Ja, und der schoss ja wirklich, warum muss es einen schwulen Weihnachtsmarkt geben? Und er sagte, Ralf Morgenstern, so sehr schön, warum muss es einen katholischen Fernsehsender geben? Ich glaube, von einem solchen Sender kam er. Genau. Das war eine gute Gegenargumentation. Ja, ihr Lieben, also wenn ihr euch gerne dazu äußern wollt, wir sind ganz Ohr. Und schön, dass du angerufen hast, Marlene. Ja, es war mir sehr wichtig. Das finde ich sehr richtig von dir. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich darf mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir schon mal schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich dir auch von Herzen. Tschüss. Gut, danke. Ciao. Tschüss. 0800-220-50-50. Gabriele, 40 Jahre alt. Guten Morgen, Gabriele. Ja, guten Tag, Domian. Gabriele, du klingst aber traurig. Naja, vielleicht betroffen. Am 3. Dezember war ja der Tag für Menschen mit Behinderung. Ein Tag, der mich sehr nachdenklich gestimmt hat, da ich auch plötzlich im Studium unerwartet durch einen Unfall zu einer sogenannten Behinderten wurde, halt von Ausweis. Was für eine Behinderung hast du? Folgen nach einer Hirnblutung. Die Folgen nach einer Gehirnblutung? Ja. Die einfach so aufgetreten ist damals? Naja, durch schon einen massiven Sturz. Bitte? Durch einen massiven Sturz. War das ein Unfall? Ja, ein Treppensturz. Da warst du wie alt? Mitten im Studium noch. Ja, das heißt ungefähr? Also unmittelbar halt vom Staatsexamen. Dann auf ein Fernstudium gewechselt, Abschluss gemacht, versucht. Okay, also, wie alt warst du? 25, 24. Und dann ringe ich eben, um meinen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu haben, indem ich mich selbstständig mache, weil anders kommt man mit einer Behinderung ohne Berufserfahrung nicht auf den ersten Arbeitsmarkt. Lass mich nochmal fragen. Hey, du warst damals mit einem Studium, musstest dann das Studium abbrechen oder wie? Ja, der Universitätsbesuch war halt ausgeschlossen. Das war ausgeschlossen. Das heißt, du konntest das Studium, was du angefangen hattest, was hattest du angefangen? Jura, konntest du nicht zu Ende führen. Ja, wie zeigt sich diese Behinderung jetzt, die du hast? Wie merkt man das? Naja, so bin ich, glaube ich. Ich glaube, so stehe ich mit beiden Beinen im Leben. Was eben schwierig ist, ist die Ausgrenzung durch den nächsten Angehörigen, die einfach sagen... Nein, lass mich, ich habe dich was gefragt. Wie merkst du deine Behinderung? Woran macht sich die fest? Mit einer Halbseitenlähmung. Ah ja. Sitzt du im Rollstuhl? Nicht mehr. Nicht mehr. Hm. So, jetzt hast du gerade was gesagt. Deine nahen Angehörigen stehen nicht zu dir? Na, das nicht. Also die sagen halt... Sie können das Leid nicht ertragen und das ist kein Vorwurf, sondern mehr ein Hilferuf. Wer sind denn die Leute, die das sagen? Meine Eltern. Deine Eltern? Also werde ich nicht mehr zum Geburtstag eingeladen oder kriege keine Karte mehr zum Geburtstag. Seit diesem Vorfall damals? Ja. Bin Weihnachten alleine, schreibe da Briefe und sag. Ich habe auch nicht hier geschrien, als Pflegefallzeiten verteilt wurden. Moment mal. Du bist halbseitig gelähmt. Das heißt, es sind ja viele Menschen halbseitig gelähmt und die führen ein relativ normales Leben. Wie sehr bist du denn eingeschränkt in deinem Alltag? Naja, also es gibt halt gute und schlechte Tage. An manchen Tagen geht es mir dann auch sehr schlecht, an manchen geht es mir sehr gut. Kannst du denn das Haus alleine verlassen? Zum Beispiel? Das kannst du. Wie verlässt du das Haus alleine? Ohne fremde Hilfe. Auf Krücken, im Rollstuhl oder wie machst du es? Mit einer Orthese. Mit was? Mit einer Orthese. Mit einer Orthese? Was ist das? Also ich habe halt da so spezielle orthopädische Schuhe. Ach so. Und dann kannst du nicht sehr, sehr schnell, aber du kannst alleine rausgehen und kannst einkaufen gehen. Ja, an guten Tagen ja. An guten Tagen ja. Du kannst ganz normal sprechen, du kannst deinen Haushalt alleine machen. Ja. So, jetzt sagen deine Eltern, sie können das Leid nicht mit ansehen. Was ist denn mit denen los? Du liegst doch nicht im Bett und bist ein Pflegefall. Und selbst dann dürfen Eltern das natürlich nicht sagen. Natürlich nicht. Ja, heißt ja, es geht allen schlecht und wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Eltern? Gut. Gut? Ja. Das ist ja das. Also ich bin fassungslos. Beide Eltern sagen das? Ja, also es war ein Arzt, wenn ich halt mal einen Infekt habe oder Fieber oder sowas, dann geht es mir wieder schlechter, weil ich dann mit Medikamenten Schwierigkeiten bekomme und so. Dann hat halt der Arzt auch angerufen und gesagt, naja, sie bräuchte wirklich die Mutter. Und die sagt dann, nee, sie ist zu sehr belastet. Wie lange hast du deine Mutter jetzt nicht mehr gesehen? 6 Jahre. 6 Jahre. Jetzt bist du 40. Das heißt, nach dem Unfall damals sind die dann doch noch zu dir gekommen? Naja, da war schon, ich wurde geduldet. Ich musste da halt zu Hause sein. Wurde durch den Pflegedienst versorgt. Und jetzt hast du deine Eltern 6 Jahre nicht gesehen. Gab es vor 6 Jahren noch mal irgendwie einen Zusammenprall oder einen Streit oder dergleichen? Ich war 6 Monate in der Klinik und da kam ich zurück und hatte dann auch eine eigene Wohnung eben und alles. Und die waren bisher kein einziges Mal hier. Die wissen nicht, wie ich lebe. Also und wenn du da mal anrufst, wie reagieren die dann? Also, wenn man meine Nummer sieht, dann nimmt man den Hörer nicht ab. Also, ich kann's gar nicht glauben, wenn das Verhältnis vorher gut war. Das war gut. Also, da bin ich mir aus. Nochmal, damit ich es richtig verstehe, damals, nachdem das passiert war, Gehirnbluten, Drama, Klinik, und alles, was dann dazugehört, haben deine Eltern dich dann in den ersten Monaten betreut und besucht? Nee, die konnten da ging gar nichts. Und die waren einfach hoffnungslos überfordert. Hast du Geschwister? Ja. Wie viel? Eine jüngere Schwester. Wie alt ist die heute? Die ist 10 Jahre jünger als ich. Ist sie 30? Mhm. Und wie, die verhält sich genauso? Ja. Also die ist noch viel schlimmer. Da ist immer, man muss gucken, dass es ihr gut geht wegen der behinderten Schwester und dass sie ja keinen Schaden fürs Leben hat. Ich meine, den Schaden fürs Leben habe ich auch ab. Wer hat denn zu dir gehalten von früher? Naja, ich bin damit alleine, das ist ja das Problem. Wer steht dir denn heute nahe? So familiär niemand. Ich bin da rausgekegelt. Auch ja, aus der Familie niemand. Das hast du jetzt gerade schon erklärt. Aber wenn da eine Hochzeit oder so gefeiert wird, da werde ich nicht eingeladen. Ich bin da nicht hoffähig. Gibt es denn jemand anderen, eine Freundin, die du vielleicht kennst? Ja, natürlich. Also eine Schulfreundin oder Kommilitonen von früher. Aber klar, das wohnen halt alle in anderen. Wie viele Freunde hast du, nahe Freunde? 3. Naja, immerhin. Und die, mit denen hast du Kontakt, auch nahen Kontakt? Ja. Die besuchen dich oft? Ja gut, das Besuchen, also wir wohnen nicht in der gleichen Stadt. Ach so, gut, dann ist es auch nicht so, so einfach. Gerade mal so um die Ecke. Und du kannst aufgrund der Behinderung, kannst du nicht arbeiten, das geht nicht? Doch, ich habe mich selbstständig gemacht. Was machst du selbstständig? Ich habe eine Kulturagentur gegründet, wow, damit ich dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe, weil ich finde das auch, ärgert mich halt, bringt mir immer so in Verbindung, naja, die müssen dann in irgendeiner Behindertenwerkstatt verwahrt werden oder so. Also eine Kulturagentur, das heißt, du hast dein Büro zu Hause und managst da irgendwelche Events oder sowas? Ja, so in die Richtung. Oder ich habe 2 Bücher geschrieben und habe das so ein Thema für mich entdeckt. Kannst du davon leben? Ja. Ja. Respekt, dass du dich ja so hochgearbeitet hast. Ja, aber das bedeutet dann eben Tag und Nacht arbeiten, um dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und das ist das eben mit diesem 3. Dezember, mit diesem Tag der Behinderung. Und ich habe da wirklich geschaut, ob es irgendwo einen Aktionstag oder was gibt, um die Not zu wenden. Und habe dann beschlossen, in einem Jahr, das war mein Ziel, da werde ich selbst so einen Aktionstag durchführen, denn... Also ein Aktionstag mit dem Ziel, mit welchem Ziel? Also mit konstruktiven Lösungen, welche Möglichkeiten es gibt, vor allen Dingen auch das Thema Beruf und Handicap und eben auch dieser erste Arbeitsmarkt für Menschen. Aber ich sag dir mal, da müsstest du doch eigentlich, es gibt doch so viele Menschen mit Behinderung, und unfassbar viele Selbsthilfegruppen und ja, aber die arbeiten halt nicht, das ist das Dilemma, also die sind dann Entschuldigung, da möchte ich jetzt niemanden diskriminieren. Meine Erfahrung aus der Klinik war halt, viele sind auch dann wirklich, was ich auch nachvollziehen kann, halt, dass sie sagen, okay, dann die Krankenkasse hat mir angeboten, Rentenversicherung, und das wird denen dann auch irgendwie schmackhaft gemacht. Okay, aber das können wir hier jetzt nicht so vertiefen. Ich meine nur, da müsstest du ja viele Ansprechpartner haben, um auch in ein Netzwerk hineinzukommen. Ja, also aber das ist ein Thema Handicap und Selbstständigkeit. Glaube ich. Fast nicht. Aber weißt du, mit deiner Familie, das finde ich wirklich hochdramatisch. Und das ist ja eine ganz persönliche und subjektive Geschichte, wo man auch gar nichts dran ändern kann. Das musst du einfach akzeptieren, so bitter das auch ist, zu akzeptieren. Und das ist sehr traurig, finde ich. Was gäbe ich drum, mit deiner Mutter oder deinem Vater mal zu sprechen oder deiner Schwester? Wie man sowas machen kann? Das ist nicht mein Ziel. Nein, natürlich nicht, aber ich meine nur, ich würde gerne mal so eine Sichtweise hören, was das soll. Mein Ziel wäre lieber, dass man sich doch verstehen kann oder eine Lösung finden kann. Ich glaube, so hart es auch ist, Gabriele, ich habe ja gemerkt, wie du das erzählt hast, dass dir das sehr ans Herz, an die Seele noch geht. Verständlicherweise auch. Aber ich glaube, das Ziel muss sein, dass du versuchst, davon etwas Abstand zu nehmen, sonst macht dich das kaputt. Das muss man akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie die Dinge sind. Ja, okay. Also vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Aber ich möchte dir noch sehr gerne anbieten, vielleicht ein paar Worte mit meiner Psychologin zu sprechen. Ja, gerne. Sehr gerne. Gabriele, alles Glück wünsche ich dir und wirklich von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss, wir melden uns gleich. Tschüss. So, wir haben 1:29:30 und morgen ist Themennacht bei uns. Und morgen heißt unser Thema jetzt beginne ich ein neues Leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die beschlossen haben, von ganz vorne anzufangen. Zum Beispiel, indem sie ihre Ehe aufgeben, vielleicht eine neue Sexualität leben, ihren alten Job hinwerfen, einen neuen Glauben gefunden haben, das Land verlassen oder endlich ein belastendes Geheimnis zu lüften. Also wer von euch ist jetzt in so einer Phase oder an so einem Punkt, wo ihr sagt, ab jetzt oder so in dieser Zeit beginnt wirklich ein ganz neues Leben für mich. Ich lasse das Alte hinter mir und begebe mich auf neue Wege. Ich würde gerne mit euch sprechen und ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an, ab 0 Uhr, kostenfreie Nummer 0800 220 50 50 oder gerne auch während der Sendung. Jetzt beginne ich ein neues Leben. Das ist unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Hans. Und Hans ist 71. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, Domian. Domian. Ja. Ja. Hans, um was geht's? Ich wollte eigentlich meine Geschichte mal kurz erzählen, weil es immer heißt, Homosexuelle oder Bisexuelle könnten keine Kinder großziehen oder dies oder jenes. Ja, stopp. Und da bitte, halt, stopp. Bitte den Ton vom Fernseher oder Radio ganz ausstellen. Also. Ist meine Neuigkeit. Alles klar. Ja. So, okay? Mhm. Ja. Und da ich verheiratet war früher, hatte eine Gaststätte gehabt und meine Frau, die hat sich dann nachher scheiden lassen, die war Alkoholikerin, die ist mit einem Penner durchgezogen und ich hatte drei Kinder gehabt. Mhm. Und dann stand ich ganz alleine mit den Kindern auf einmal da. Und dann hat sie gesagt, ach hier, sieh zu, dass du mit deiner Pflanze fertig wirst und sieh zu, dass du damit glücklich wirst. Mit drei Kindern? Mit drei Kindern, ja. Und dann... Die waren damals wie alt? Ich hatte einen Freund gehabt. Die waren damals wie alt? Bitte? Die waren damals wie alt, die Kinder? Ja, damals 35. Nee, wie alt deine Kinder waren? Ach so, die Älteste war 12, 9 und 6. Oh ja, eine große Verantwortung. Ja, und dann habe ich meinen Freund da schon vorher kennengelernt, da ich festgestellt habe, dass ich auch auf Männerwahl stand. Mhm. Und ich alleine... nicht klar kam, hat er gesagt, dann komm, dann helfe ich dir mit, dann nehmen wir zusammen aus deiner Wohnung und dann nehmen wir die Kinder und erziehen die selber groß. Mhm. Und dann sind die Kinder während meiner Stunde, habe ich mir scheiden lassen und meine Kinder wollten alle zu mir und dann wurden die Kinder vom Gericht mit zugesprochen. Mhm. Und dann 35 Jahre war ich mit meinem Partner zusammen gewesen, also 6 Jahre haben wir zusammen noch die Ehe geführt, haben eine Lebensgemeinschaft gemacht. Und ihr beiden habt quasi die Kinder großgezogen? Da haben wir beiden die Kinder zusammen großgezogen, haben alle gelernt, alle Einzelhandelskaufmann gelernt. Mhm. Mein Sohn ist Filialleiter, der ist jetzt 39. Mhm. Also aus allen was geworden? Alle was geworden. Und meine Tochter ist auf dem Bauernhof geheiratet, ist auch was geworden, auch für Einzelhandelskaufmann. Wir haben alle fast im gleichen Betrieb gearbeitet und meine andere älteste Tochter, die ist in der Bäckerei jetzt. Weißt du, Hans, das finde ich ganz interessant, denn du bist ja noch eine ganz andere Generation. Du bist ja heute 71. Ja. Damals war das ja noch eine Sensation, oder? Das ganz geheim musste man das ja halten, wenn ein Mann mit einem Mann Kinder großzog. Das war eine Sensation gewesen. Und dann haben wir erstmal ein Versteckenspiel gewesen. Das glaube ich. Dann haben wir immer uns ausgegeben, als wenn wir Cousin gewesen wären. Mhm. Wenn die Kinder fragen, ja Mensch, da ist dein Vater, wo ist denn deine Mama? Und ja, die ist in Westdeutschland und so, ne? Mhm. Und dann haben wir das alles so überspielt. Wir waren sogar Klassensprecher und uns mochten sie alle leiden, weil wir ganz nett uns angepasst haben. Wir haben Klassenausflüge gemacht mit den Schulleitern. Wie alt waren denn die Kinder, als ihr den Kindern erzählt habt, dass ihr eigentlich ein Liebespaar seid? Ja, ach, das kam ganz automatisch ein. Wir haben da nie drüber geredet, als wenn das so sein müsste. Ach so, es wurde auch kein Geheimnis gemacht, sich mal zu umarmen oder mal ein Küsschen zu geben, ihr beiden Männer vor den Kindern, das war kein Problem. Das haben wir gemacht. Habt ihr gemacht und die Kinder haben es so hingenommen? Ach, gesagt worden sind alle, sie haben das ja auch gemacht, bei ihm oder sonst mir was. Ja, ja. Überhaupt kein Problem. Und die haben nicht, bei uns, ne? Ich meine, das war ja sehr unüblich. Haben die nicht also wir haben uns nie gezeigt vor den Kindern, dass wir uns irgendwie... auffällig benommen haben. Da spielte sich alles in unserem Schlafzimmer ab. Ja, okay, das ist klar. Aber haben die Kinder mal nicht gefragt, was ist denn das so mit euch? Ja, daher wussten die das nachher. Das ist alles eine Selbstverständlichkeit, sag ich, wir haben uns gerne, wir lieben uns. Ja. Ja, finde ich toll, sagen die Kinder und fertig. Und heute sind sie noch toleranter zu mir, ne? Ja. Ich habe ja meinen Partner, ja, dann vor 2,5 Jahren verloren. Mhm. Der kriegte Leukämie ganz plötzlich. Mhm. Also Hans, der lag an der Dialyse und dann haben sie festgestellt, dass er Leukämie hatte. Und Das ging in Binden von einem Vierteljahr war er tot. Hans, was sagst du denn zu diesen erzkonservativen Leuten, die wir gestern da leider wieder im Fernsehen haben uns anhören müssen? Ein schrecklichen Grausam. Und darum habe ich das ja auch, ich hatte so eine Wut vorhin, wie ich das gehört habe. Ich habe leider die Sendung nicht gesehen gestern Abend, weil ich Land geguckt hatte und anschließend habe ich deine Sendung leider geguckt. Ich gucke jeden Abend, dann gehe ich ins Bett rein. Ja, ja. Und weil ich habe dann auch, wie mein Partner gestorben ist, er ist jetzt 2,5 Jahre tot und dann bin ich ehrenamtlich gewesen, in dass ich nicht so alleine bin und so einsam bin und helfe ich in einem Altenheim immer ehrenamtlich, fahre ich eine 84 Jahre Dame raus und fahre mit der spazieren und mache alles und die sind so begeistert, ich bin Bäcker vom Beruf. Und dann backe ich da und ich habe Weihnachtsplätzchen gemacht, das Jahr schon 2 Jahre. Wie praktisch. Also und Kuchen ein, und so. Also du bist ein Beispiel, dass das extrem gut gelingen kann und dass man da gar nicht drüber diskutieren muss. Da brauchte man gar nicht drüber diskutieren. Find ich auch. Ich habe auch noch 4 Geschwister und mein ältester Bruder ist auch, ich habe sehr viele Trauerfälle hintereinander gehabt. Ja. Erst ist mein ältester Bruder gestorben, der volles Verständnis dafür hatte und dann war meine Schwägerin, sie ist dann noch gestorben hinterher, Eisenheim sehr später. Also ich kann dir nur gratulieren, Hans. Du hast eine tolle Lebensleistung hingestellt und damals gehörte schon sehr viel Mut dazu. Ich finde es ganz toll und freue mich, dass du angerufen hast. Vielen, vielen Dank, Hans. Wollte ich das mal sehen. Da vielen Dank auch, dass du meine kleine Geschichte angehört hast. Also das geht auch praktisch wunderbar und wir haben ein tolles Verhältnis gehabt. Super. Vielen Dank, Hans. Alles Liebe. Ja, bitte. Tschüss. Alles Gute, ne? Ciao. Vielen Dank für das Zuhören. Tschüss. Tschüss. Also es war schon gut, nicht, dass ihr das missversteht, es war schon gut, dass man da gestern darüber diskutiert hat. Es war für mich nur so schockierend, dass man es immer noch nötig hat, in der heutigen Zeit eine solche Diskussion überhaupt zu führen, dass es immer noch Leute gibt, die eine solche betonierte Haltung haben, eine solche menschenverachtende Haltung haben, das hat mich wirklich vom Stuhl gehauen gestern. Aber wir hatten in Ralf Morgenstern da einen sehr guten Vertreter und der hat auch gut dagegen gehalten und Frank Blasberg hat das auch sehr präzise, finde ich, und sehr gut moderiert. Hier ist Ellen. Ellen ist 60. Guten Morgen, Ellen. Hallo Ellen, guten Morgen Domian. Hallo Ellen, um was geht's denn bei dir? Also es geht um Folgendes, ich lebe seit 11 Jahren getrennt. Ja. Und ich habe einen Mann geheiratet, dessen Vater hat er sich erhängt und der Vater meiner Kinder hat das nie überwunden. Er hat immer wieder davon geredet und ich habe dann ihn immer wieder versucht dazu zu bringen, dass wir mit ihm zusammen trauern, dass er das überwindet. Aber er hat es nicht überwunden. Und irgendwann hat er mich verlassen und hat dann sich anderen Frauen zugewandt. Und die ganze Beziehung war beendet. Vor 11 Jahren? Vor 11 Jahren. Mhm. Und ich habe dann die Kinder durch die Schulzeit begleitet und habe gedacht, ich wickle das ab, wenn der Jüngste mit der Schule fertig ist. Und jetzt ist mein Sohn letztes Jahr tödlich verunglückt und irgendwie... Ich frage nochmal, entschuldige Ellen, die Kinder, das sind eure gemeinsamen Kinder? Ja. Ja. Mhm. Und jetzt ist mein jüngstes Kind tödlich verunglückt und irgendwie hänge ich fest, ich bringe es nicht fertig, mich von diesem Mann scheiden zu lassen. Obwohl ihr seit 11 Jahren getrennt seid? Ja. Wie sieht denn der Kontakt überhaupt aus seitdem? Ja, also wir hatten einen Jungen, ein Mädchen und einen Jungen. Und das Mädchen ist zunächst mal mit dem Vater mitgezogen. Also mitten in der Pubertät hatte sie Probleme mit mir. Sie war schlecht in der Schule. Mhm. Und ich habe natürlich gepusht und habe gesagt, jetzt mach mal und so. Und dann fand sie es halt beim Vater bequemer. Sie hat einige Zeit mit ihm zusammen gewohnt. Und ist dann aber zu mir zurückgezogen. Mhm. Das heißt also, ich habe dafür gesorgt, dass alle Kinder gut durch die Schulzeit gekommen sind. Ja. Und meine Planung war eigentlich, dass ich mir gedacht habe, wenn der Jüngste dann mit der Schule fertig ist, wickle ich die Ehe ab und jetzt habe ich ein totes Kind. Und der Jüngste ist verstorben? Der Jüngste ist tödlich verunglückt, ja. Wie alt war er beim Unglück? Als er 19 Jahre. Was war das für ein Unglück? Ja, wir haben sein Abitur noch gefeiert und es war natürlich etwas anders als bei anderen Leuten. Der Vater ist dann so ein bisschen dazugekommen, dann ist er wieder weggegangen und wir waren beim Abiball noch alle zusammen und dann wollte er mit seiner Schwester zu Ende feiern, hat dann auch mit ihr gefeiert und wir haben dann alle irgendwo übernachtet und am nächsten Tag sollte es weitergehen. Er hat dann mit der Schwester zusammen gefeiert und sie sind nach Hause gefahren und er hat sich ins Auto seines Vaters gesetzt und wollte nochmal zurückfahren und sein Handy holen und ist dabei tödlich verunglückt. Er hatte getrunken? Er hatte getrunken, ja. 1,35 Promille hatte er. Er war sofort tot. Das liegt jetzt wie lange zurück? Ein Jahr ist er jetzt tot. Ja. Gott, was für ein Schicksalsschlag. Schrecklich, ja. Mein Gott, mein Gott. Da feiert man und dann sowas. Ja. Ich glaube, das hast du natürlich noch nicht verwunden. Das kann man ja gar nicht verwinden, so schnell. Auf keinen Fall. Ja. Ich bin auch ganz ratlos. Eigentlich habe ich gedacht, ich beende diese Beziehung. Dann, wenn der Jüngste aus der Schule ist, nehme mein Mädchennamen wieder an. Und jetzt habe ich ein totes Kind und jetzt zum Friedhof und sehe da seinen Namen und denke, mein Gott, wie ist das, wenn ich anders heiße als dieses tote Kind? Wenn du anders heißt als das tote Kind? Also wenn ich meinen Mädchennamen annehme und nicht mehr so heiße wie mein Kind. Ich hatte dich vorhin gefragt, war die Antwort nicht so klar, wie in diesen 11 Jahren der Kontakt aussah zwischen dir und dem Ex-Mann? Ja, mein Ex ist ausgezogen und... Habt ihr euch oft gesehen? Habt ihr geredet? Habt ihr gar nicht geredet? Habt ihr Streit gehabt? Wir haben uns ab und zu gesehen. Also er ist zu den Kindergeburtstagen erschienen, hat die Kinder auch finanziell unterstützt. Also ein neutrales Verhältnis. Und ja, ich hab zeitweise um die Beziehung gekämpft. Hat er denn wieder eine neue Frau? Er hatte zwischendurch eine neue Frau. Und auch jetzt wieder? Das weiß ich nicht. Damit will ich mich jetzt gar nicht mehr beschäftigen. Du hast das so lange hingezögert, das habe ich richtig verstanden, wegen der Kinder. Wegen der Kinder, ja. Ich wollte einfach, dass... Hat er nicht Druck gemacht, dass das früher durchgezogen wird, die Scheidung? Nein, hat er nicht. Er hatte ja steuerliche Vorteile. Ach so. Und er hat mich zunächst mal in unserem Haus wohnen lassen. Und hat gesagt, wickel du das ab. Aber ich habe gesagt, ich sehe das nicht ein, solange die Kinder ein Zuhause haben. Also speziell mein jüngster Sohn, der wollte einfach zu Hause wohnen bleiben. Ja. Hat er denn jetzt ein bisschen Druck auf dich ausgeübt, dass das jetzt passieren soll? Oder ist es ihm egal? Es ist ihm egal. Warum ist es dir denn nicht egal? Du könntest es dann ja auch einfach zunächst mal so weiterlaufen lassen. Ja, meine Planung war einfach, mit einem anderen Namen ein neues Leben wieder anzufangen. Mit meinem alten Namen wieder ein neues Leben anzufangen. Weil das dann wirklich auch gelingen könnte, weil du so immer noch in der Vergangenheit hängst und zu sehr verbunden bist mit der Vergangenheit. Ja. Verstehe. Finde ich eigentlich auch eine gute Überlegung. Und eigentlich sollte das Unglück, das da geschehen ist, dich nicht davon abhalten. Eigentlich hat das Unglück damit gar nichts zu tun. Selbst wenn du einen anderen Namen trägst, ist es dein Sohn und was ist schon ein Name? Ja, nur stell dir vor, der Vater meines Kindes behauptet, dass unser Sohn sich umgebracht hat. Das macht mich irgendwie fassungslos. Macht er dir Vorwürfe? Nein, eigentlich nicht. Wieso kommt er auf diese abstruse Idee? Oder ist die gar nicht abstrus, die Idee? Ja, also wir haben an dem Abend kein Auto gefahren. Also wir sind mit dem Taxi dahin gefahren und dann sind wir alle mit der Straßenbahn zurück. Also bei dem Abiball war er, der Vater der Kinder und alle die Geschwister und ich, wir waren da. Und ja, die Frage ist ja, ob da irgendwie, war da ein Streit, war da irgendetwas, woraus man schließen könnte, dass er im Affekt sich das Leben genommen hat? Also er hat ein gutes Abitur gemacht, das Beste in der Familie. Wir haben alle die Zukunft gegönnt. Nur wenn ich an die letzten Stunden, die ich mit meinem Kind verbracht habe, zurückdenke, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Denn wir saßen dann bei diesem Abiball zusammen und der Vater meiner Kinder hat vor den Kindern abgerechnet mit mir, ja, weswegen er mich eigentlich nicht mehr will und so. Und ich hatte mit so einer Reaktion überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir freuen uns, dass die Jüngste Abitur hat. Das heißt, wenn jemand Schuld trägt, dann hat der Vater eher die Schuld. Wie kann er auf dem Abi-Fest seines Sohnes so eine Ansprache halten? Das ist ja unglaublich. Ja, also ich war fassungslos und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann ist der Vater verschwunden. Mhm. Und ich saß dann mit meinen Kindern noch da. Und meine Tochter sagte dann, weißt du was, guck dich mal um. Die jungen Leute wollen jetzt unter sich sein. Ich passe jetzt auf den Bruder auf und du kannst auch nach Hause fahren. Also ich verstehe, da sind viele, viele schlimme Sachen vorgefallen und das erklärt mir auch, dass du so ambivalent bist und so zerrissen bist. Also ich glaube, dass zum einen du diese Trauer noch mehr, ich würde mal sagen, in professionelle Hände geben solltest, die zu bewältigen und in dem Zusammenhang auch diese Frage klären, ob du die Scheidung durchziehst. Ich würde dir wirklich eine Trauertherapie empfehlen, Ellen. Das ist so kompliziert und so komplex mit dem Selbstmord und den Schuldgefühlen und was da alles drin hängt. Ich glaube, auch eine normale Trauergruppe würde da gar nicht ausreichen. Ich möchte gerne mal, dass meine Psychologin sich das nochmal weiter jetzt anhört und sich mit dir bespricht. Ich glaube, dass sie auch in diese Richtung gehen wird. Mhm. Ja, liebe Ellen, dann leg mal bitte auf, die Sabine meldet sich gleich bei dir und alles weitere in Ruhe und dann im Hintergrund. Okay. Mhm. Alles Gute und viel Kraft und wir melden uns gleich. Ja, ich danke dir. Tschüss, Ellen, alles Gute, tschüss. So, und dann haben wir hier nochmal Ellen, die ist 54. Guten Morgen, Ellen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Ellen. Hallo. So, jetzt zu dir. Jetzt geht's nochmal um einen Trauerfall. Ich habe im Oktober meinen über alles geliebten Lebensgefährten verloren. Wie alt ist dein Lebensgefährte geworden? 70. Ja. Aber ich habe mein halbes Leben mit ihm verbracht. Mhm. Wir waren 28 Jahre zusammen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich so nicht mehr weiterleben kann. Hm. Habt ihr Kinder miteinander? Nein. Nein. Hm. Ich bin jetzt eigentlich ganz alleine, weil ich habe eine Schwester, aber die wohnt viele hundert Kilometer entfernt, die mich zwar über alles liebt und mich am liebsten verhätscheln und vertätscheln würde, aber ich möchte das auch irgendwo gar nicht zulassen. Ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Ist denn dein Lebensgefährte ganz plötzlich verstorben? Nein, doch eigentlich schon. Er ist längere Zeit krank gewesen. Er hatte eine Lungenkrankheit, die eigentlich ziemlich plötzlich kam. Also wir wussten gar nicht, was das ist. Das ist eine sogenannte COPD. Mhm. Wird der ja was sagen. Ja, das ist eine schlimme Erkrankung. Ja, und er hatte so ganz unterschiedliche Phasen. Also das letzte komplette Jahr oder sagen wir fast anderthalb Jahre war er jetzt bettlägerig und ich habe ihn rund um die Uhr gepflegt. Also so schlimm war es denn schon ein Jahr lang? Ja, also krank war er jetzt seit 2 Jahren. Mhm. Und natürlich war das immer wieder so eine Hoffnung, ich schaffe das nochmal. Mhm. Wenn man so eine schwere Erkrankung hat, also oftmals reden die Menschen dann ja auch über das Schlimmste, was passieren könnte. Habt ihr das auch getan? Nein, das konnte ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war wieder im Krankenhaus. Ich musste in diesen 2 Jahren 15 Mal einen Rettungswagen rufen. Mhm. Und irgendwie hast du dann, das wird also, dann so wie so eine Routine. Du sagst, er hat es immer geschafft, ja. Also ihr habt euch nie über den Tod unterhalten? Nein, ich habe das nicht fertiggebracht. Ich konnte das einfach nicht, weil das für mich so unvorstellbar war. Wer ist denn jetzt so bei dir, Ellen? Deine Schwester ist weit weg, sagst du? Mit wem kannst du dich denn so mal aussprechen und mit wem triffst du dich? Eigentlich mit gar keinem. Mhm. Wir haben uns hier ein Haus gekauft vor 7 Jahren. Da ich jetzt alleine bin und ich habe ja auch nicht mehr arbeiten können, dadurch, dass ich ihn rund um die Uhr gepflegt habe, stehe ich jetzt natürlich auch finanziell ganz beschissen. Da jetzt werde ich wahrscheinlich auch mein Haus verlieren, weil ich das einfach nicht mehr bezahlen kann. Ich verstehe. Und du sitzt jetzt im Moment allein in dem Haus mit den vielen Erinnerungen, die da mit sich auch verbunden sind. Ja, so ist das. Ich sitze jetzt hier in dem Zimmer. Ich hatte das umgebaut. Ich bin immer sehr selbstständig gewesen und ich habe auch alles angepackt, vor nichts Angst gehabt. Und dann hieß es natürlich immer, ach, du bist so stark und du schaffst das. Aber jetzt sieht das irgendwie ganz anders aus. Das war mal mein Büro und da habe ich dann, als er das erste Mal von der Intensivstation kam, vom ersten Krankenhausaufenthalt vor 2 Jahren, habe ich das komplett umgebaut, das Zimmer, und habe daraus ein Pflegezimmer gemacht. Das war vorher mein Büro. Und dieses Pflegebett, was von der Krankenkasse gestellt wurde, mit einer Antidekubitus-Matratze, weil er hatte mittlerweile auch schon so Liegestellen, die kaputt waren, Rücken. Und ist er eigentlich auch dann in dem Haus gestorben? Nein. Ich sitze jetzt also in diesem Zimmer ständig an diesem Pflegebett und ich bringe es einfach nicht fertig, das Bett abzugeben. Das musst du machen. Ich sitze hier und... Das musst du machen, Ellen. Und sehe ihn hier liegen. Mhm. Ich spreche. Ellen, dass du in großer Verzweiflung bist nach 2 Monaten, ist total normal. Das ist total normal. Es sind nicht mehr 2 Monate. Nach 28 Jahren, und ich höre ja auch daraus, dass das eine gute Zeit war und dass ihr euch sehr geliebt habt. Wir haben uns sehr geliebt und das finde ich so ungerecht, wenn ich das so oft höre, wie viele Beziehungen so kaputt sind und die Leute hassen sich und leben zusammen und wir haben uns geliebt, wir haben uns so geliebt und warum muss uns sowas passieren? Und das finde ich einfach nicht fair. Ja, aber das ist das Leben und das ist das Schicksal. Das ist leider hart gesagt, aber das ist so, Ellen. Jeder von uns wird irgendwann in eine solche Lage kommen. Wie gesagt, dass der Schmerz fast nicht zu ertragen ist nach 6 Wochen, ist völlig normal. Aber ich würde dir schon sehr raten, so kleine Maßnahmen schon mal einzuleiten, um etwas mehr wieder in die Realität zu kommen. Eine Maßnahme wäre, dieses Bett, also zu organisieren, dass das Bett aus dem Zimmer kommt. Ja. Ich habe ja schon angerufen und dann haben die vor der Tür gestanden und ich habe einfach nicht aufgemacht. Ja. Ich kann das nicht abgeben. Ja. Aber weißt du, ich will dir mal was sagen. Ist dir klar, dass du gerade mit allen dir für zur Verfügung stehenden Mitteln deinen Mann festhältst? Ich kann wahrscheinlich nicht so loslassen oder so. Ich kann das noch gar nicht realisieren. Dass der gar nicht mehr wiederkommt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist so unbegreiflich für mich. Niemand weiß, was mit den Toten geschieht. Ja. Aber irgendwie habe ich so eine Intuition oder so ein Gefühl, dass man einen Toten, wenn er denn gestorben ist, nicht mit aller Gewalt im Hier festkrallen darf. Mhm. Somit macht man es dem Toten auch schwer zu gehen. Der Tote hat jetzt einen anderen Weg. Was auch immer das für ein Weg ist, ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Man muss ihn auch loslassen können. Das ist leicht gesagt, das weiß ich. Mhm. Ganz, ganz, ganz, ganz dringend, Ellen, wo du so alleine bist, wo du so fertig bist und in einem solchen Schockzustand bist, wir werden dich jetzt gleich beraten. Du musst zu einem professionellen Menschen. Du musst in eine Trauertherapie, in eine Trauerberatung gehen. Wenn du niemanden hast und nur in deinem Haus sitzt und die existenziellen Ängste hast, wirst du wahnsinnig. Wirst du wahnsinnig. Du musst ausbrechen aus diesem Hamsterrad, in dem du da drin sitzt. Ich habe auch gar keine Lust mehr. Weil ich habe meinen Lebensinhalt verloren. Ich habe ihn gerne gepflegt und ich war wirklich Tag und Nacht für ihn da und ich hatte überhaupt keine Hilfe. Da wurde dann von der Sozialstation scheinheilig angerufen und ja, Sie müssen sich doch auch mal was gönnen, gehen Sie doch mal samstags bummeln. Ich sag ja, während mein Mann am Sauerstoffgerät hängt und keine Luft kriegt, gehe ich bummeln in Ruhe. Mhm. Ich sag, solche Ratschläge brauche ich nicht, weil ich so stinksauer. Ja, so schlecht war der Ratschlag gar nicht. Das Wort Bummeln war vielleicht ein bisschen dumm ausgedrückt, aber dass man auch mal ein bisschen entlastet ist. Aber da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber das waren solche Sachen, dass man eben auch keine Hilfe gekriegt hat, ja? Naja, es wurde ja eine Hilfe angeboten. Nö, das war einfach nicht so. Naja, okay. Aber wir bieten dir seine Hilfe an, Ellen. Ja. Das heißt, meine nette Psychologin Sabine ruft dich gleich an. Ja. Und die wird dich in diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, genau beraten. Und dann musst du es angehen. Du musst jetzt nach vorne schauen. Mhm. Und du musst es wirklich in kleinen Schritten, in kleinen Dingen anfassen. Und dann wird es lange dauern, es wird sehr schlimm sein. Aber nur so hast du eine Chance, dass du es schaffst. Wenn du nur sitzt und weinst, schaffst du es nicht. Gehst du unter im Schmerz. Liebe Ellen, bitte leg auf und wir melden uns gleich wieder. Danke, du. Von Herzen alles Gute und von Herzen viel Kraft. Danke, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Danke, tschüss. Wir melden uns. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch jetzt schon nochmal das Thema für morgen sagen. Das heißt, jetzt beginnt ein neues Leben und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die beschlossen haben, ihr Leben umzukrempeln und von ganz vorne anzufangen. Sei es, dass sie eine Ehe aufgeben, sei es, dass sie vielleicht zu einer neuen Sexualität kommen, einen neuen Glauben finden, das Land verlassen, vielleicht einen neuen Job anfangen, was auch immer. Wenn ihr jemand seid, der nun gerade irgendwie was Neues starten will, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder mailt uns domian@wdr.de oder ruft uns morgen vor der Sendung an und während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit ich frage meine Regie, mit wem? Meine Regie sagt mir seltsame Sachen. Eins weiß ich nicht, was eins ist. Mit Helge. Mit Helge. Und Helge ist 38. Guten Morgen, Helge. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Helge. Und was geht's bei dir? Hochbegabung. Hochbegabung? Ja. Das heißt, du bist ein hochbegabter Mensch. Genau. Inwiefern? Erzähl mal. Ich habe das letztes Jahr rausgefunden. Ich habe halt über Umwege irgendwie einen Intelligenztest gemacht und dann habe ich rausgefunden, ich bin hochbegabt. Mhm. Wie hoch ist der IQ? Über 130. Also. Schon nicht schlecht. Ja, das ist ordentlich und jedenfalls meine Karriere, die ich bisher so hingelegt habe, die passt da irgendwie gar nicht zu. Und jetzt bin ich gerade dabei, vielleicht ist es mehr so ein Thema, was für morgen geht, also bei euch, weil ich jetzt überlege, was mache ich jetzt damit? Was hast du denn bisher gemacht, beruflich? Ich habe ein Wirtschaftsingenieurstudium abgeschlossen. Naja, aber, immerhin. Ja, und da drin aber nicht so richtig Fuß gefunden und jetzt bin ich halt überlegen, was mache ich jetzt mit diesem neuen mit der neuen Erkenntnis, dass du so schlau bist. Genau. Und jetzt ist die Frage, probiere ich mich nochmal an Universitäten aus, fange ich mal an zu studieren oder gehe ich da in den Beruf rein, den ich gelernt habe und es ist alles. Aber sag mal, braucht man dafür einen Test? Du musst doch vorher schon gemerkt haben, dass du ziemlich clever bist. Ja. Aber ich denk mal so, ich habe immer so eine negative Erfahrung in meiner Schulzeit gehabt. Also habe ein paar Rebellen gedreht da und es hat alles gar nicht dazu gepasst. Und ich habe mich halt nie so als besonders intelligent oder so gesehen, sondern weil mein Bild, was ich von der Gesellschaft gekriegt habe, das war immer ein anderes. Ach so. Und jetzt hatte ich so diesen Test und so habe ich herausgefunden, dass er doch ein bisschen mehr da, als ich irgendwie dachte. Also es ist ein Schub neues Selbstbewusstsein jetzt gekommen. Ja, genau. Ja. Ich meine, Wirtschaftsingenieurwissenschaften ist ja nur auch ein anspruchsvolles Studium. Das ist ja nur auch nicht, was man mal so eben locker nebenher macht. Hat dir das Spaß gemacht? Jein. Also es war sehr viel trockene Sachen dabei. Mhm. Ich habe dann nebenbei noch Musik gemacht und bin viel Skateboard gefahren und habe dann wie tausend andere Karrieren noch im Kopf gehabt und Naja, mein Studium hat nicht so gut abgeschlossen. Also notenmäßig ist es nicht so der Hit gewesen. Und ich weiß, ob das jetzt auch ein Hindernis ist, dass man da... Mensch, wenn das finanziell möglich ist und du Bock hast, dann leg doch noch ein Studium drauf, ein Studienfach, was du wirklich richtig gerne machen möchtest. Ja. Was wäre das? Das ist die Frage, das finde ich jetzt gerade raus, ich weiß es nicht. Also ich muss das alles irgendwie rausfinden. Ich habe meine besten Werte sind zum Beispiel in der Sprache. Also jetzt überlege ich, ob ich jetzt noch Journalismus oben drauf mache, irgendwie schreiben oder so. Ja, sowas. Ja. Und mit dem anderen Studium im Hintergrund wäre das natürlich eine tolle Kombination. Ja. Weiter kann ich keine Berufsberatung jetzt machen, weil die Sendung vorbei ist. Lieber Helge. Alles klar. Aber schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Gut. Danke. Tschüss. So. In der Technik, Alina Marquis. Morgen ist Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.